Unser Leben ist Gott, unsere Freude ist Christus. Er ist Segen und vorne und Glück. Unzertrennbar auf ewig sind wir ihm verbunden. Und wir folgen nur ihm, weichen niemals zurück. Unzertrennbar auf ewig sind wir ihm verbunden. Und wir folgen nur ihm, weichen niemals zurück. Gott ist Vater und Fürst, er behütet und schützt uns. Bester Freund auch in Zeiten der Not. Seine als tausende Sterne. Sie ist unendlich weit und durchdringt Raum und Zeit. Seine Liebe strahlt heller als tausende Sterne. Sie ist unendlich weit und durchdringt Raum und Zeit. Unser Führer ist Gott, seinen heiligen Namen tragen wir durch das Leben hindurch. Denn für uns starb er schuldlos am blutigen Kreuze. Ja, wir folgen ihm gern, unserem Retter und Herrn. Denn für uns starb er schuldlos am blutigen Kreuze. Ja, wir folgen ihm gern, unserem Retter und Herrn. Weder Leben noch Tod, weder Leiden noch Schmerzen, nichts kann trennen uns von unserem Herrn. Denn sein heiliger Name regiert unsere Herzen, und er lebt in uns fort als unendliches Wort. Denn sein heiliger Name regiert unsere Herzen, und er lebt in uns fort als unendliches Wort.